Ja, also mein Beitrag ist eigentlich kein umfangreiches Referat. Das war auch gar nicht so vorbereitet. Ich hoffe, dass es doch ein bisschen was bringt und hat auch, wie ich jetzt gemerkt habe, eben gewisse Parallelen zu dem, was Herr Negroni da eben entwickelt hat. Also genau das hat mich nämlich auch interessiert. Also ich habe das der Heilige, der Überschreitende genannt. Ein Schopenhauer-Forscher schreibt in seinem Schopenhauer-Buch an einer Stelle, dass der Philosoph das Erkenntnisproblem selbst zum Problem gemacht habe. Wenn die Form unserer Erkenntnis gerade ausschließt, dass wir dem, was die Welt ist, inne werden können, wie können unsere rationalen Überlegungen je zu einer befriedigenden Einsicht in das Wesen der Welt gelangen? Schopenhauer ist einer der wenigen Philosophen, die ihrem eigenen System eine Grenze gesetzt haben, in dem Sinne, dass das Ziel ihrer Philosophie ihr nicht mehr immanent ist, ja quasi übergangslos ihr vor Augen steht. Also das ist genau das, was ich einmal auch mit diesem, als wir am Anfang über System gesprochen haben, meinte, dass das Bedeutende an Schopenhauer ist, dass er in der Tradition der systematischen, idealistischen Philosophie steht, aber gleichzeitig diese Tradition zu Ende denkt, in dem Sinne, dass, wie Herr Negroni nannte, diese Grenzbegriffe, dass er Grenzbegriffe entwickelt oder sogar eine Form des anderen Denkens oder des anderen Zustandes, die sozusagen das System von innen sprengt. Das ist an sich eine sehr radikale Entwicklung, die damit Schopenhauer einsetzt. Und später zum Beispiel wird Adorno in diesem Jahrhundert ganz ähnlich, meine ich, in seiner negativen Dialektik genau diese Spannung austragen zwischen einem systematischen Denkanspruch, der ja mit dem Denken, mit der Struktur des Denkens selber gegeben ist, und dem, was sich dabei dem Denken immer entzieht. Und das nennt Adorno das Nicht-Identische. Und ich würde sagen, dass eben der Heilige das zum Beispiel verkörpert. Gut. Also diese Grenze wird vom Künstler absolut, aber vom Heiligen verkörpert. Spinoza formulierte mit dem Amor Dei Intellectualis eine Identität von Sein und Denken, also die Scientia Intuitiva, in dem Erkennen immer zugleich umschlägt in eine sozusagen mystische Liebe, in einen Affekt. Bei Schopenhauer ist das bei Spinoza ist das zugleich ein Affekt, der für Schopenhauer von seinen Prämissen her so nicht denkbar ist. Also ich meine, dass Schopenhauer diese Einheit, die bei Spinoza da angenommen wird, im Amor Dei Intellectualis, dass er die zurücknimmt. Wie später Wittgenstein fordert Schopenhauer für die Philosophie Schweigen angesichts dieser Grenze. Das ist eine bemerkenswerte Selbsteinschränkung der Philosophie, die nicht wie die Scholastik vor Gott Halt macht, wohl aber vor dem Genie, vor dem Künstler und dem Heiligen, vor einem Wissen, das Schopenhauer intuitiv nennt, wobei es ihm aber um Wissen gar nicht geht, sondern zum Beispiel um eine Lebensform. Auf einer ähnlichen Ebene liegt auch seine Kritik der kantischen Moralphilosophie, die salopp gesagt darauf hinausläuft, dass Tugend nicht lehrbar und nicht motivierbar ist. Es gibt keinen Übergang von der Philosophie zur Tugend. Damit entfällt auch das berühmte Praxiskriterium der Wahrheit. Also die Wahrheit des Systems ist nicht dadurch erwiesen, dass ich danach handeln kann. Denn es gibt kein Handeln, was ich aus der Wahrheit des Systems ableiten kann. Das heißt, dass das System diskontinuierlich ist. Die Philosophie kann nur eine Einsicht nachträglich herbeiführen oder plausibel machen, die gelebt, aber nur aus einer unmittelbar erfahrenen Einsicht werden kann. Diese intuitive Einsicht ist dem Erkennen immer schon unendlich voraus. Das ist eine Differenz, die eigentlich nicht einzuholen ist. Könnte man es so radikal zuspitzen, dass wer in Anführungsstrichen richtig lebt, es immer schon getan hat, wenn die Verspätung des Denkens sich ewig perpetuiert, bis dahin, wo der Wille sich wendet und keine Philosophie im herkömmlichen Sinne mehr nötig ist. Also das ist tatsächlich eben, meine ich, diese Grenze, auf der sich das bewegt. Nietzsche hat diese Übergangslosigkeit in der Genealogie der Moral zwischen dem System und seinem Ideal, trotz seiner heftigen Kritik des asketischen Ideals, seinem einstigen Lehrer zuerkannt oder anerkannt. Dass genau diesen Punkt, dass Schopenhauer zum Beispiel an dieser Gedanke der Gnade, dass das nicht motivierbar ist, nicht verdienbar ist, dieser andere Zustand, das hat Nietzsche sehr geschätzt und das nochmal ausdrücklich, also dort in diesem Hauptstück, was ich auch gleich zitiere, also hervorgehoben. In seinem Hauptstück, was bedeuten asketische Ideale aus der Genealogie der Moral, heißt es dagegen, also jetzt kritisch, über wenige Dinge redet Schopenhauer so sicher wie über die Wirkung der ästhetischen Kontemplation. Er sagt ihr nach, dass sie gerade der geschlechtlichen Interessiertheit entgegenwirke, ähnlich wie Lupulin und Kampfer. Er ist nie müde geworden, dieses Loskommen vom Willen als den großen Vorzug und Nutzen des ästhetischen Zustandes zu verherrlichen. Aber gesetzt, dass Schopenhauer 100-mal für seine Person recht hätte, was wäre damit für die Einsicht in das Wesen des Schönen getan? Schopenhauer hat eine Wirkung des Schönen beschrieben, die Willen kalmierende. Ist sie auch nur eine regelmäßige? Stendhal, wie gesagt, eine nicht weniger sinnliche, aber glücklicher geratende Natur als Schopenhauer, hebt eine andere Wirkung des Schönen hervor. Das Schöne verspricht Glück, ist Promesse du Bonheur. Ihm scheint gerade die Erregung des Willens, des Interesses, durch das Schöne der Tatbestand. Und könnte man nicht zuletzt Schopenhauer selber einwenden, dass er ganz und gar nicht die Kantsche Definition des Schönen kantisch verstanden habe, dass auch ihm das Schöne aus einem Interesse gefalle, sogar aus dem allerstärksten, allerpersönlichsten Interesse, dem des Torturierten, der von seiner Tortur loskommt? Und um auf unsere erste Frage zurückzukommen, was bedeutet es, wenn ein Philosoph dem asketischen Ideale huldigt, so bekommen wir hier wenigstens einen ersten Wink, er will von einer Tortur loskommen. Das ist soweit Nietzsche. Und so wollen wir uns die Frage stellen, ob Schopenhauer nicht auch gewissermaßen von seinem Heiligen wieder loskommen will. Das ist so das, was mich beschäftigt hat. Also wie kann man jetzt mit dieser Figur des Heiligen weiterdenken, vielleicht auch mit Schopenhauer, über Schopenhauer hinaus. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Also die Frage ist, ob Schopenhauer selber von seinem Heiligen sozusagen wieder loskommen will, indem er entgegen seiner Einsicht in die Gnadenwahl und das Geheimnis der Selbstaufhebung des Willens den von ihm bewunderten Glückszustand der Heiligen zu philosophisch, in Anführungsstrichen, zurückbiegt in sein System. In dem vierten Buch der Welt als Wille und Vorstellung, in dem wichtigen 68. Paragraphen, das ist also der, wo die ja entscheidenden Passagen da über den Heiligen sind, spricht Schopenhauer, kurz nachdem er die von Nietzsche gemeinte Wirkung der ästhetischen Kontemplation erinnert hat, davon, dass die Seligkeit der Erfahrung des Schönen, also in der ästhetischen Kontemplation, dass die im Leben der Heiligen immer währt. Also die ästhetische Kontemplation ist eine Art Vorübung für das, was die Heiligen eben immer erfahren. Zitat Schopenhauer: Hieraus, also nämlich aus der Kenntnis der Freude am Schönen, können wir abnehmen, wie selig das Leben eines Menschen sein muss, dessen Wille nicht auf Augenblicke, wie beim Genuss des Schönen, sondern auf immer beschwichtigt, ja gänzlich erloschen, bis auf jenen letzten glimmenden Funken, der den Leib erhält und mit diesem erlöschen wird. Ein solcher Mensch, der nach vielen bitteren Kämpfen gegen seine eigene Natur endlich ganz überwunden hat, ist nur noch als rein erkennendes Wesen, als ungetrübter Spiegel der Welt übrig. Ihn kann nichts mehr ängstigen, nichts mehr bewegen, denn alle die tausend Fäden des Wollens, welche uns an die Welt halten und als Begierde, Furcht, Neid, Zorn uns hin und her reißen, unter beständigem Schmerz hat er abgeschnitten. Schopenhauer. In diesem Paragraphen nennt Schopenhauer auch einmal den Anfang von Spinozas Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. Das wirksamste Besänftigungsmittel des Sturms der Leidenschaften, das erkenne. Genau diese Stelle aber bei Spinoza ist von dem berühmten Leo Strauss, von dem gelehrten Leo Strauss, in seiner Arbeit Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft, als Paradebeispiel für das, was Strauss das epikureische Motiv der Religionskritik nennt, beziehungsweise das epikureische Motiv des Philosophierens überhaupt, was er damit bezeichnet hat. Genau diese Stelle bei Spinoza ist für ihn das große Beispiel. Es meint die Suche nach dem einzig beständigen Gut, nach Aufhebung jeglicher Beunruhigung, die beispielsweise jetzt für Epikur vom Götterglauben ausgeht, die Befreiung von jeglicher Erfahrung von Vergängnis und Täuschung. Schopenhauer hat die stoische Ruhe kritisiert, weil sie durch das Leiden nicht hindurch will, weil sie sich darin nicht aufhalten will, aber seine Kritik des Lebens übernimmt dieselben Motive. Und jetzt die Frage, ob die Charakteristik, die Schopenhauer von der wahren Himmelsruhe, das ist ein Zitat, der Heiligen gibt, von der Fülle innerer Freudigkeit, die sie ergriffen hat, ob diese Charakteristik zureicht oder ob man da noch weitergehen muss. Ist es nicht auch eine Steigerung, eine rauschhafte Überschreitung des Zustandes, in dem wir sonst, befangen im Principium Individuationis, der Schranke, die die Vorstellung zwischen den Wesen errichtet hat, zum Opfer fallen? Kennen wir nicht auch die tiefe Gemeinsamkeit zwischen dem Heiligen und dem Wüstling, an die Georges Bataille wieder erinnert hat? Und beziehe mich da auf dieses Buch L'Erotisme von Bataille. Und nun habe ich mich, also wegen des Themas, ich habe die Ambiguität von Santo e Sacro, dem Heiligen und das Heilige, die habe ich also, ich habe das Thema so verstanden, dass wir über Santo, über den Heiligen sprechen. Bataille spricht aber über beide. Bataille spricht über das Heilige und den Heiligen. Wir hatten das anfangs auch mal angesprochen. Es gibt auch durchaus einen Unterschied, den man auch formulieren kann. Das Heilige ist ein, also Bataille bezieht sich zum Beispiel auf rituelle Formen der Überschreitung, wie er das nennt. Und diesen Begriff der Überschreitung, den habe ich auch von Bataille, die meinetwegen im Voodoo-Kult, also in heidnischen Kulten, praktiziert werden. Und dort ist das Heilige, ist die Form dieser Überschreitung. Es ist eine kollektive Erfahrung dieses Zustandes. Der Heilige ist, wenn man so will, ein Individuum, was in diesem Zustand, also in dauernd und abgelöst vielleicht existiert. Das Heilige ist ein kollektiver Moment, der in diesen Riten regelmäßig erfahren wurde. Also man kann schon einen Unterschied formulieren. Jetzt wieder, verehren wir den Heiligen, weil er verkörpert, dass das Leben besser nicht sei, dass die Welt ein Irrtum ist. Verehren wir nicht, was Schopenhauer auch weiß, das intuitive Wissen um die Gemeinsamkeit aller Wesen, das Aufgeben des Kerkers der Individuation besonders. Jetzt Zitat Schopenhauer: Solange unser Wille derselbe ist, kann unsere Welt keine andere sein. Das sagt er im zweiten Band der Welt als Wille und Vorstellung. Aber die Welt wird eine andere, wenn der Wille, der sich selbst versteht, sich wendet. Und immer schon wissen wir um diesen anderen Zustand. Und das ist der Punkt, das sagt Schopenhauer auch, dass eigentlich alle immer schon wissen, wovon er spricht. Und ich meine, das sage ich auch gleich nochmal, das ist der Punkt, wo man jetzt sich fragen kann, was machen wir mit dem Begriff des Heiligen als Qualität? Wie gehen wir damit um? Ist das ein absolut transzendenter, uns transzendenter Zustand? Ist das das absolut Fremde? Das ist es auch, aber nicht nur. Im Heiligen hat sich der Wille gewendet, eine seltene Gnade, etwas Unverdientes, denn willentlich diese Wende herbeizuführen, ist paradox. Manchmal kam mir das so vor, dass das problematisch an Schopenhauers Beschreibung der Askesis und an seiner Verwendung des Begriffes Quietiv ist, weil dort dieses Moment der Anstrengung eben noch enthalten ist. Und eigentlich widerspricht das eben diesem Zustand, den er gerade meint. Romano Guardini hat in seinem Vortrag zum 700. Todestag des heiligen Franz von Assisi dieses ekstatische Element, was ich eben meine, was zum Heiligen dazugehört und was vielleicht zu wenig bei Schopenhauer zur Geltung kommt, er hat gerade dieses Moment der ekstatischen Erfahrung hervorgehoben. Und er hat auch die Gefahr erwähnt, die von solchen Gestalten für die Kirche ausgeht. Das findet man also jetzt so in belletristischer Form, hat ja Eco in seinem Roman sehr viel über die Fratizellen und über die Spiritualen, über diese franziskanischen kleinen Splittergruppen geschrieben. Und genau das wird da halt auch immer wieder, zum Beispiel ihr Bestehen auf der Armut, dass das für die Kirche selber ein großer Stein des Anstoßes war, dass sie da drauf beharrt haben, natürlich auch sicherlich aus politischen Motiven auch. Guardini schreibt, ich verstand, dass eine Armut, wie Franz sie wollte, das Charisma voraussetzt. Solches Losgelöstsein von allem setzt voraus, dass eine immer wieder ausbrechende innere religiöse Fülle das Äußere entbehrlich, ja geradezu hinderlich mache. Wenn aber diese Fülle nicht mehr strömt, was aber die Freiheit angeht, wo hört echte, wirklich in Gottes Willen gebundene Freiheit auf und wo fangen Unbotmäßigkeit, Fantastik, geistliches Abenteuer an? Besonders, wenn es Seelen von solcher Glut und schöpferischer Fantasie sind wie hier. Das war Guardini. Jetzt die Frage, ob es vielleicht falsch ist, die Unterscheidung, die Guardini hier macht, überhaupt machen zu wollen. Jedenfalls wird also Guardini nicht müde, immer wieder diese Glut der Seele zu beschreiben, die Franz von Assisi, die überströmende Freiheit und Unmittelbarkeit zu Gott, das ist auch die Überschreitung, gewährte. Von daher berührt es uns seltsam, wenn Schopenhauer am Leben der Heiligen trotz Betonung ihrer Seligkeit nur ihre intuitive Einsicht in die Einheit alles Lebens im Willen und des Leidens aller Wesen und der daraus folgenden Verneinung des Willens zum Leben hervorhebt, wobei man nicht mehr so genau weiß, ob es ihm wirklich noch um die Welt als moralisches Phänomen geht oder nur noch um die Richtigkeit seines Systems, also inwieweit er diese Sprengkraft, die von dem Heiligen ausgeht, kontrollieren will oder loslassen kann. Die ekstatische Steigerung aber, die das Leben derer ausmacht, die allen Besitz, alle Sorge um Selbsterhaltung, alle institutionelle Vermittlung und alle alltägliche Verständigung hinter sich lassen, kurz die Überschreitung oder die Verschwendung, das ist ein anderer Begriff, den Bataille immer wieder benutzt, die Verschwendung, in der sich jede Partikularität verflüssigt. Das wird meiner Meinung nach zu sehr hinter die Grenze des Systems als Ruhestellung zurückgeholt. Ein weiteres Problem liegt in dem schon erwähnten epikureischen Motiv von Schopenhauers Kritik des Lebens, auf das wir kurz verweisen wollen. Schopenhauer argumentiert immer mit der Vergänglichkeit aller Befriedigung, mit der Unmöglichkeit, in einem Zustand zu verharren, mit der Veränderlichkeit der Gefühle, überhaupt aller Zustände und Ziele, nach denen wir, weil sie veränderlich sind, natürlich vergeblich streben. Aber Glück zum Beispiel als etwas Dauerhaftes, Befriedigung als stetig, müssen gar nicht zugrunde gelegt werden. Und ich meine, dass das noch anthropozentrische Kategorien sind, in denen Schopenhauer da denkt. Vergänglichkeit als solche wird noch nicht eigens gedacht. Und ich glaube, dass das erst Heidegger tut. Nur die Sympathie alles Leidenden, nicht die Verwindung des Leidens. Ebenso müsste, und darauf hat Herr Markreiter in einem sehr interessanten Beitrag, der im nächsten Schopenhauer-Jahrbuch erscheinen wird, über Allverneinung und Allbejahung bei Schopenhauer und Nietzsche verwiesen, dass die beständige Verneinung des Willens, das absolute Nichts zum Leben, wiederum eben gerade eine Anspannung dieses Willens, eine Verabsolutierung dieses Willens erfordert, der sich beständig vorweg sein muss, der sich ständig selbst sozusagen überwachen muss. Das ist ein Zirkel, aus dem der Wille gar nicht hinauskommt. Und Margreiter versucht das eben selber dann mit Heidegger neu zu denken. Also die beständige Anspannung, das Nichts des Willens zu wollen. Aber der Heilige ist die Grenze, die sich Schopenhauers Philosophie selbst gesetzt hat. Und ich meine, dass man vielleicht ihn selber noch einmal an seine Grenze erinnern muss, vielleicht. Das Inkommensurable und Nichtmenschliche, Nichtmenschliche, in dem Sinne all dessen, was Schopenhauer mit dem Principium Individuationis fasst, ist aber gerade das, was wir verehren am Heiligen. Warum aber verstehen wir das Leben der Heiligen, deren Leben ja ganz unbedacht überzeugt? Es gibt keine Theorie der Heiligen und man darf auch keine Theorie der Heiligen formulieren. Aber wir verstehen sie und das finde ich an sich das Moment, wo man weiterdenken muss, dass sie zwar eine Qualität leben, die wir selber nicht kennen oder nicht haben, aber dass wir sie verstehen. Nicht, weil wir meinen, die Welt wäre besser nicht, möchten wir annehmen, sondern weil uns allen die Sympathie alles Lebendigen bekannt ist und die Überschreitung, nach der wir uns sehnen. Die Überschreitung, die auch jede Furcht vor Vergänglichkeit überschritten hat. Und ich meine das, also zum Schluss, ich glaube auch Herr Riconda hat darauf verwiesen, dass man Heideggers Begriff der Gelassenheit mit diesem Zustand oder mit dieser Figur des Heiligen weiterdenken kann. Und ich glaube, dass erst Heideggers Gelassenheit eigentlich so eine Möglichkeit eröffnet, wie man jetzt diese Überschreitung und auch vielleicht dieses Vorbild uns, also weil wir es ja verstehen, uns kommensurabel machen kann. Ja, dei temi, dei problemi che possono poi che potranno poi arricchire la nostra discussione. Ho cercato qui appunto di fissare i punti, quelli sono i punti che mi pare più importanti. Il primo, se la forma della nostra conoscenza esclude che noi possiamo renderci conto di ciò che il mondo è, come possono le nostre riflessioni giungere ad una soddisfacente spiegazione dell'essenza del mondo. Ora viene sostenuto Schopenhauer è uno dei pochi filosofi che abbiano posto un limite all'interno del sistema, nel senso cioè che la meta della loro filosofia è appunto qualcosa che sta davanti, dinanzi alla stessa filosofia. Ora, di qui appunto, che vengo al secondo punto, ma il ruolo, o meglio, questo limite viene personificato, viene colto, in modo particolare dall'artista, e in maniera assoluta appunto dal santo. Ma come più tardi per Wittgenstein, così anche Schopenhauer esige appunto per la filosofia silenzio, ma al di là di questo limite. Si tratta ovviamente di una notevole autolimitazione della filosofia, che appunto si ferma per certi versi di fronte al genio, ma di fronte all'artista e al santo, di fronte cioè a questo sapere che Schopenhauer definisce intuitivo, dove appunto non si tratta soltanto di un conoscere, ma si tratta appunto di una comprensione intuitiva sorretta da una forma di vita. Ecco, poi viene ribadito, viene sottolineata appunto un'altra necessità, e cioè come per Schopenhauer non vi possa essere un passaggio diretto, immediato, dalla filosofia alla virtù. La filosofia, si dice, può soltanto apportare in un secondo momento o rendere plausibile una comprensione che però può essere sperimentata solo nella comprensione che direttamente deriva dall'esperienza. Si potrebbe dunque dire che questa comprensione intuitiva precede sempre di gran lunga la conoscenza stessa. Quindi si potrebbe anche dire, in termini più radicali, che chi vive, si dice, in maniera giusta, in fondo lo ha sempre fatto, se si perpetua eternamente il ritardo del pensiero, fino là dove la volontà si volge e non è più necessaria alcuna filosofia. Ecco, Nietzsche, si dice, ha riconosciuto appunto questa assenza di passaggio dal sistema al suo ideale. Dunque, Nietzsche, si dice, ha stimato molto quanto Schopenhauer ha detto a proposito della situazione del santo. Si tratta per Schopenhauer di una condizione di grazia, potremmo dire non meritata e non raggiungibile attraverso la ragione. Poi si è fatto riferimento a Romano Guardini, che in occasione del 700° anniversario della morte di San Francesco ha messo in rilievo questo elemento di estasi nella natura dell'amore verso il Signore proprio di San Francesco e del santo in quanto tale, mettendo però anche in evidenza la difficoltà di comprendere quelli che sono i confini tra l'autentica devozione verso il Signore e possibili fantasie irrazionali di una immotivata esaltazione religiosa. Dunque il santo, si è concluso, non esiste nessuna teoria del santo, noi però possiamo comprendere la vita del santo proprio perché in quanto persone siamo caratterizzati essenzialmente da una costante esigenza di autosuperamento. E in questo senso questo concetto di autosuperamento diviene, secondo il relatore, la chiave che ci permette di comprendere o di penetrare appunto il concetto stesso di santo. Questo è un altro. Allora, se...